Ja, aber drückst doch vielleicht gerade nochmal flach, während da die Folie drauf liegt. Andreasstraße, Berlin-Friedrichshain, Nahostbahnhof. Ein schwarz getünchtes Ladenlokal. Die Piraten machen sich an der Schaufenstergestaltung zu schaffen. Rechts hängen sie ein orangefarbenes Banner auf, links werden Folienbuchstaben und das Logo der Partei, ein bauchiges Schiffssegel, auf die Scheibe geklebt. Es sieht schon noch irgendwie professionell aus. Das Logo, das ist eine Abwandlung von dem Logo von der Piratpartei aus Schweden, unsere Mutterorganisation sozusagen. Die Piratenpartei Deutschland hat eingeladen zur Eröffnung ihrer ersten Geschäftsstelle. Man ist nicht ganz fertig geworden und bastelt eben noch. Auch der Aufzug des jungen Mannes draußen vor dem Schaufenster irritiert. Gelber Rock, stoppelige Beine, dazu Springerstiefel. Ja, die Piratenhose ist gerade in der Wäsche. Die musste schon die letzten Tage bei den vielen Demos ordentlich leiden. Demonstriert haben die Piraten zuletzt vor der SPD-Parteizentrale gegen das Zugangserschwerungsgesetz für die Sperrung von Kinderpornoseiten. Seit der Europawahl ist der Anfang 30-Jährige Parteimitglied. Bei der Bundestagswahl will er antreten als Direktkandidat. Ich bin selber Hacker und die Piraten bieten Profil von den Themen her, die einfach Menschen in meinem Alter interessieren. Gerade das, was sich im Internet abspielt, was ja einfach für viele Menschen heutzutage einfach der Lebensraum schlechthin ist, das hat die Politik einfach noch nicht so richtig auf dem Schirm. In den neuen Büroräumen der Partei, die sich dem Kampf gegen Zensur im Datennetz verschrieben hat, warten die Pressevertreter schon seit einer Stunde, dass bei den Piraten was passiert, wovon man berichten kann. Dass ein Band zerschnitten wird oder eine Rede gehalten. Piratenchef Dirk Hilbrecht, in Anzug und Krawatte, lässt sich ins Sofa fallen. Den ganzen Tag über haben ihn Fernsehen und Pressereporter belagert. Die Europawahl war irgendwie schon ein Punkt, wo plötzlich ganz viel losgebrochen ist. Und dann kamen plötzlich die Anfragen von diversen Medien. Wo sich vorher nur eine Handvoll Mitglieder trafen, tauchen jetzt beim Kneipentreff 80 bis 90 neue Gesichter auf. Ein Dutzend Mitgliedsanträge landen jeden Tag allein im Berliner Briefkasten. Der typische Pirat ist unter 30, Computerfreak, fast ausschließlich männlich. Das spiegelt sich auch auf dieser Party wieder. Die Medien waren recht fix dabei, den Politikneulingen, die mit einem Floß auf der Spree Wahlkampf machen, das Etikett einer Spaßpartei aufzudrücken. Darauf angesprochen, verstummt Hilbrechts Lachen. Der Name Piratenpartei kommt ja aus Schweden, wo der Staat ein Pirateriebüro gegen böse Raubkopierer ins Leben gerufen hat. Und die Menschen, die aber das Recht auf Privatkopie für richtig hielten, haben gesagt, na gut, wenn die uns Piraten nennen, dann nennen wir uns auch so, aber wir geben dem eine konstruktive Wendung. Inhaltlich steht die Piratenpartei, wir sagen immer, für die wichtigen Themen des 21. Jahrhunderts. Die da wären, laut Piraten, das Internet, neue Medien, das Veralten des Urheberrechts. Diese Neuerungen verändern die Gesellschaft und Hilbrecht gefällt es nicht, wie die etablierten Parteien damit umgehen. Fragen an den Datenschutz und die Privatsphäre der Bürger. Beispiel Vorratsdatenspeicherung. Es geht so nicht. Für einen demokratischen Staat ist entscheidend, dass die Bürger persönliche Freiheit haben. Diese persönliche Freiheit geht aber verloren, wenn der Staat den Bürger ständig hinterher spioniert. Weil hier verdachtsunabhängig aufgezeichnet werden soll, wer, wo, wann, mit wem telefoniert, SMS geschickt oder ins Internet gegangen ist. Und das geht nicht. Das kann ein demokratischer Staat nicht machen. Für die Frage nach dem umstrittensten Überläufer zu den Piraten, Ex-SPD-Mitglied Jörg Taus, gegen den die Staatsanwaltschaft wegen Besitz von Kinderpornografie ermittelt, hat der Parteichef dann keine Zeit mehr. Das Fernsehen wartet schon wieder. Verweis auf den Pressesprecher. Auch ein smarter Anzugträger. Herr Taus ist ein absolut integrer Mann. Der ist das Opfer einer Rufmordkampagne, davon bin ich überzeugt. Der Mann hat sich ja seit langer Zeit schon mit diesen Themen beschäftigt. Der weiß, wovon er spricht. Und er wäre wahrscheinlich für bestimmte Lobbyisten eine Gefahr gewesen. Deswegen haben sie versucht, eben so mit Schmutz zu werfen. Ich meine, Politik ist ein schmutziges Geschäft, aber da muss man eben zusammenstehen, wenn man die gleichen Ziele hat. Hier wollen die Piraten jetzt aufräumen. Zur fortgeschrittenen Stunde folgt dann noch ein offizieller Teil. Der Landesvorsitzende möchte gerne ein paar Worte an Sie richten. Ja, ich finde das super, dass wir hier heute alle stehen. Dann klingt die Stehparty bei den Piraten aus. Mit Club Mate und Rum. Auf die Piratenpartei. Auf die Piratenpartei.